Der Schmerz, das Problem, die Lösung. Am Anfang habe ich den Schmerz der Berufstätigen beschrieben. Einen Schmerz, den Menschen auf allen Ebenen in Unternehmen und Organisationen jeder Art, in Familien, Gemeinden und der ganzen Gesellschaft empfinden. Mit diesem Hörbuch möchte ich Ihnen eine Landkarte geben, die Sie von Ihrem Schmerz und der damit einhergehenden Frustration zu wahrer Erfüllung, Relevanz, Bedeutung und wichtigen Beiträgen in der neuen Landschaft unserer Zeit führen wird. Nicht nur bei der Arbeit und in Ihrem Unternehmen, sondern in Ihrem ganzen Leben. Kurz gesagt, mithilfe dieser Landkarte werden Sie Ihre innere Stimme finden. Falls Sie das möchten, wird sie Sie auch dazu anleiten, Ihren Einfluss unabhängig von Ihrer Position erheblich zu erweitern, indem Sie die Menschen, die Ihnen wichtig sind, Ihr Team und Ihr Unternehmen dazu inspirieren, ebenfalls Ihre innere Stimme zu finden und Ihre Effektivität, Ihr Wachstum und Ihre Wirkung um ein Vielfaches zu vergrößern. Sie werden entdecken, dass diese Art von Einfluss und Führung aus der eigenen Entscheidung erwächst, nicht aus der Position oder dem Rang. Die beste und oft auch einzige Möglichkeit, Schmerz zu bewältigen und eine dauerhafte Lösung zu erreichen, liegt darin, zunächst das Grundproblem zu verstehen, das den Schmerz verursacht. In diesem Fall resultiert das Problem vor allem aus Verhalten, das auf einem unvollständigen und stark verzerrten Paradigma beruht. Auf einer Auffassung von der Natur des Menschen, die das Wertgefühl der Leute aushöhlt und ihre Talente und ihr Potenzial erstickt. Die Lösung für dieses Problem kann, wie die meisten signifikanten Durchbrüche in der Geschichte der Menschheit, nur aus einer fundamentalen Abkehr von der alten Denkweise erwachsen. Das Versprechen dieses Hörbuches ist, wenn Sie Geduld aufbringen und sich bemühen, zunächst das Problem an der Wurzel zu verstehen und sich dann entschließen, Ihr Leben an den zeitlosen, universellen Prinzipien auszurichten, auf denen die in diesem Hörbuch dargestellte Lösung beruht, wird Ihr Einfluss stetig von innen nach außen wachsen. Sie werden Ihre innere Stimme finden und Ihr Team und Ihr Unternehmen dazu inspirieren, in dieser dramatisch veränderten Welt die Ihre zu finden. Kapitel 1 skizziert kurz den erschreckenden Status quo unserer Wirklichkeit. Das nächste Kapitel wird das Kernproblem identifizieren. Die Herausforderung, mit denen wir im Hinblick auf uns selbst, in unseren familiären und Arbeitsbeziehungen und in den Organisationen, in denen wir einen großen Teil unseres Lebens verbringen, konfrontiert werden, können wir viel besser begreifen, wenn wir dieses tief verwurzelte Problem verstehen. Das geht nicht ohne geistige Anstrengung. Aber die Investition, sich mit der menschlichen Seite von dem zu befassen, was im letzten Jahrhundert in den Organisationen passiert ist, gibt Ihnen das Schlüsselparadigma für das ganze Hörbuch in die Hand. Und Sie werden allmählich Weisheit, Orientierung und Kraft für den Umgang mit den wichtigsten Herausforderungen und Chancen im persönlichen Bereich und bei Ihren Beziehungen erlangen. Also, halten Sie durch. Es ist es wert. Kapitel 3 gibt einen Überblick über den achten Weg und dessen Lösung, die dann im Rest des Hörbuches besprochen wird, und einige Hinweise dazu, wie Ihnen das Hörbuch am meisten nützen kann.